1. Nun Abahor, Israel, die Gesetze und Vorschriften, die ich Uklär, damit er sie befolten de Dirchem Leben Blatun das Land in Besitz nehmt, das Jahweh, der Gott ihr Vorfahren, uk geben will. 2. Sollt den Geboten, die ich Geb, weder etwas hinzufügen noch etwas davon wegnehmen, sondern must die Anweisungen Jahwehs, ihres Gottes, die ich Übermittel, genor befolgen. 3. Hat selbst miterlebt, welche Konsequenzen Jahwehs handeln aufgrund des Bull Pier hat, al, die sich diesem Gottsendienst anschlossen, werden von Jahweh, ihrem Gott, aus ihrer Gemeinschaft entfernt. 4. Diegenigen von Uke Jedok, die Jahweh, ihrem Gott, true blieben, sind bis hutem Leben geblieben. 5. Beachtet, das ich Uke Gesetz und Vorschriften gelehrt habe, wie Jahweh, mein Gott, es mir aufgetragen hat, damit dies im Land, das in Besitz nehmen werdet, befolgt. 6. Haltet dies Gesetz und befolgt sie. Denn de Dirch wer den Andervolke your Weisheit und Einsicht erkennen, wenn sie von diesen Vorschriften horen, wer den sie anerkennen, das dies gross nation ein Weises und Verstandiges vokist. 7. Den Welsh and a gross nation besitzt einen Gott, der so nahe ist und auf ihr Anruf reagiert, wie Jahweh, unser Gott, es tat. 8. Und Welsh gross nation verfügt über der Art gerecht und volkamine Gesetz und Vorschriften, wie sie in diesem gesamten Gesetz in Thulten sind, das ich ukhute darlige? 9. Achtet sorgfältig darauf, die Arenas, die selbst miterlebt hat, nicht zu vergessen und sie ihr Leben lang im Gedächtnis zu behalten, statt dessen sollt sie ihren Kindern und Enkeln weitergeben. 10. Vergiss nicht den Tagem Horeb, als vor Jahweh, ihrem Gott, standet unter mir Befall, versammle das Volk, damit sie mein Wort horen und lernen, minge Leben lang zu fürchten, und dies lehren auch ihren Kindern weitergeben. 11. Daraufhin erhörtet euken positioniertet euken fast des Berges, der in Helm fuhr bis zum Himmel brannte, waren ringsum finsternis, wolken und dichte Dunkelheit herrschten. 12. Jahweh sprach zu euch aus dem Feuer heraus, hortet zwar den Klang der Wort, kontet jedoch kein Sichbergestalt wahrnehmen. 13. Offenbart euch seinen Bund, dessen Einhaltung euch gebot, namlich die Zengebot, und schrieb sie auf zwei Steinen Tafeln. 14. Damals beauftragte Jahweh mich, euch Gesetz und Vorschriften zu lehren, damit dies in dem Land, das in Besitz nehmen werdet, befolgt. 15. Da am Horeb, als Jahweh aus dem Feuer zu euch sprach, kein Gestalt gesehen hat, seid orsist vor sichtig, den ihr Leben hangt davon ab. 16. Hütet euch daver, euch zu verderben, indem euch ein Gottesbild oder ein Statue anfertigt, seis in Form eins männlichen oder weiblichen Wesens. 17. Ibenso sollte kein Figur eins verfassigen Landtiers oder eins geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, herstellen. 18. Auch kein Darstellung eins kriechenden Tiers auf der Erde oder eins Fisch im Wasser unter der Erde ist erlaubt. 19. Wenn zum Himmel aufblickt und die Sun, den Mond und die Stern, das gesamte Himmelschier, seht, lasst euch nicht dazu verleiten, euch vor ihnen niederzuwerfen und sie anzubieten, denn Jahweh, ihr Gott, hat sie allen anderen Volken unter dem ganzen Himmel zu gewiesen. 20. Uke Jedok hat Jahweh aus dem Feisenschmelzofen Ägyptens herausgeführt, im Uke zu einem Volk zu machen, das im Besonders gehort, wie es hüt der Fall ist. 21. Doch Jahweh word meintwagen, aufgrund ihrer Taten, so zornig, das schwor, ich word den Jordan nicht überqueren und das Skoneland nicht betreten dürfen, das Jahweh, ihr Gott, euch als Erbe geben will. 22. Statt dessen word ich in diesem Land sterben, one den Jordan überquert zu haben, aber word it hein übersehen, diese Skoneland in Besitz zu nehmen. 23. Achtet darauf, den Bund, den Jahweh, ihr Gott, mit euch gesklossen hat, nicht zu vergessen und euch kein Gottesbild in irgendeiner Form anzufertigen, das Jahweh, ihr Gott, euch. Ostrucklich verboten hat. 24. Den Jahweh, ihr Gott, ist ein Wertsehrens Führer, ein eifersüchtiger Gott. 25, sollte es geschehen, dass nachdem keine und Enkelhat und lange im Land gelebt hat, ich verderbt verholtet, indem kein Gottesbild anfertigt und ich somit gegen Jahweh, ihren Gott, versündigt, wodurch ersent word, 26. Dann ruf ich hüt Himmel und Erde als Jugend gegen Juken, dass schnell ausdem Land vertil wordet, dass jenseits des Jordans in Besitz nehmen wordet. Wordet dort nicht lange bleiben, sondern vollständig vernichtet werden. 27. Jahwe word Juke unter die Volkes erstruen, und no ein klein Anzahl von Juke word unter den Nationen übrig bleiben, wohin Jahwe Juke führen word. 28. Dort wordet Gott wären. Die von Menschenhand geschaffen werden, aus Holz und Stein, die weder sehen noch hören, weder essen noch riechen können. 29. Doch dort werdet Jahweh, ihren Gott, suchen und ihn finden, wenn in von ganzem Herzen und im IT ganzer Seele begehrt. 30. In ihrer Not, wenn all dies über euch gekommen ist, werdet euch in der Spatteren Zeit zu Jahweh, ihrem Gott, bekehren und auf sein Stimm hören. 31. Denn Jahweh, Ihr Gott, ist ein barmherziger Gott, a word juk nicht im Stick lassen und ihr verderben nicht zulassen, die den Bund im IT ihren Watten, den ihnen eidlich bestätigt hat, nicht vergessen word. 32. Frag doch nach den vergangenen Zeiten, die vor juk largen, seitdem Gott Menschen auf der Oder erschaffen hat, und von einem in des Himmels bis zum anderen, sind Gemmel so gewaltig dinge geschehen oder word je anliches vernommen. 33. Hat Gemmels ein Vote Gott Horbar ausdem für Sprechen horen, why is erlebt hat und debium leben geblieben? 34. Oder hat je ein Gott versucht, auf die Erde zu kommen sich durch Machtig Taten, Zeichen und Wunder, durch Krieg, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm soe mit überwältigender Gewalt ein Vote der mit eins anderen Heeres zu holen, so why Jahweh, Gott, es vor euren Organ in Ägypten mit getten hat? 35. Hat dies als gesehen, damit kennen solltet, dass Jahweh der einzige war Gott ist und es keinen anderen neben ihm gibt. 36. Vom Himmel ließ euch sein Stimm hören euch zu unterweisen, und auf der Oder sagte euch sein großes Führer, aus diesem Führer hat sein Wort vernommen. 37. Weil ihr Vater liebte und nach kommen nach ihnen erwalt, 40. Euch persönlich mit seiner großen Macht aus Ägypten heraus. 38. Dies Gesche mit der Absicht, Volker die Großer und Starker wären als wo juk zu vertrieben, juk in deren Land zu bringen und es juk als Eigentum zu übergeben, y es hüt der Vorlist. 39. Daher sollte hüt erkennen und juk zu hasen nemen, das Jahweh Gott ist, so wohl im Himmel oben als Ortschafter oder Anten, und es keinen anderen gibt. 40. Sollt euch sein Gesetz und Gebot, die ich euch hüt geb, befolgen, damit es euch und euren Kindern getten der lange in dem Land leben konnt, das Jahweh, ihr Gott, euch geben word. 41. Damals Waltimos ostlich des Jordans drie stadti aus 42. Die stadti dienten dazu, das gemend, der seinen nachsten unabsichtlich und one vorherige feindschaft getotet hat, Dorthing fliehen und sein Leben retten konnte. 43. Es wären besser in der Step auf der Hochbein für die Rubeniter, Ramoth in Gilead für die Gaditer und Golan in Bastian für die Manasseter. 44. Dies ist das Gesetz, das Mose den Israeliten vorstellt. 45. Die sind die Bestimmungen, Gesetz und Vorschriften, die Mose den Israeliten nach ihrem Aussage aus Ägypten wirken diet. 46. Dies Gesche Jenseits des Jordans im Tal, gegenüber von Bet-Pir, im Land des Amoritikenig Sihon, der in Heshbon residierten den Mose und die Israeliten bei ihrem Aussage aus Ägypten besiet hatten. 47. Sie hatten sowohl sein Land als auch das Land Ogs, des Königs von Bastian, erobert, die Gebiet der bei den Amoritikenig, die Ostlich des Jordans herrschten. 48. Herrschaftsgebiet erstreckt sich von Arurum Ufa des Flusses Arnon bis zum Berg Sion, dem Hermon. 49. Es umfasst die gesamte Steppe Ostlich des Jordans bis zum Salzmeerum fast der Pisgehange.